Man nehme einen Klumpen Lehm und die kabbalistische Zahlenmystik, die 10 Urziffern und die 22 hebräischen Buchstaben. Daraus forme man den Golem nach folgendem Rezept. Wenn du den Körper machst, nennst du die Gestalt Aleph mit ihren Buchstaben, wie ich es dir gezeigt habe. Und wenn du die Eingeweide machst, kombiniere den Buchstaben Mem. Und wenn du den Kopf machst, kombiniere die Gestalt Shin. Und wenn du den Mund machst, kombiniere den Buchstaben Bet. Und so geht es weiter bis hin zur Erschaffung der Nieren, der Speiseröhre und des Bauchnabels. Die Formel stammt aus einer jüdischen Schriftensammlung aus dem 17. Jahrhundert. Ein solches Golem-Rezept, auf einem Zettel notiert wie ein Kochrezept vom großen Kabbala-Gelehrten Gershom Scholem, ist das kleinste gezeigte Objekt der Ausstellung im jüdischen Museum. Das größte steht gleich am Eingang. Eine über 4 Meter hohe menschliche Figur aus leuchtenden Lampen, Drähten und Kabeln des tschechischen Künstlers Christoph Kintera. Der moderne Golem als Lichtgestalt, aber auch als menschengeschaffenes Technikmonster. Mit mehr als 250 Exponaten, darunter auch eigens für die Ausstellung angefertigte Kunstwerke, versucht sich das Jüdische Museum in Berlin dem Phänomen des Golem anzunähern. Der faszinierenden jüdischen Legendenfigur, die bis heute die Fantasien beflügelt. Kuratorin Martina Lüdecke. Es geht eigentlich immer um dieses Bedrohungspotenzial, was diesen Schöpfungen innewohnt, also um die Ambivalenz, dass das, was wir schöpfen, auch außer Kontrolle geraten kann und das sich auch gegen uns richten kann. Und damit wollen wir eigentlich zeigen, dass die Ausstellung eine große Relevanz hat in der heutigen Zeit und dass wir eben das Thema viel präsenter haben, als wir vielleicht erst mal annehmen. Der Golem lebt, so lautet die Botschaft. Und die Ausstellung beginnt bewusst in der Gegenwart mit den Golem-Nachfahren unserer Zeit. Actionfiguren made in China aus zahllosen Rollenspielen und Fantasyfilmen. Mit Computern, Gentechnik und Big Data und mit Donald Trump. Der Gedanke dahinter war eben, dass man sich einen Retter wünscht. Also stellen das seine Anhänger ja dar und immer mit dem Potenzial außer Kontrolle zu geraten. Das Interessante fanden wir eigentlich, dass das eine Assoziation war, die wir hatten und die wir dann aber auf Twitter oder in politischen Kommentaren wiedergefunden haben. Golems, das zeigt die Ausstellung auf vielen Ebenen, waren die ersten Visionen von künstlicher Intelligenz. Lange bevor Computer, Roboter und Avatare auch nur am Horizont der Geschichte auftauchten. Und in der Legende vom Golem steckt eigentlich auch schon alles drin, was die Debatte auch heute prägt. Die Sehnsucht nach einem künstlich erschaffenen Menschen, der seinem Schöpfer nützlich ist, aber auch die menschliche Hybris und die Gefahr durch die Kreatur selbst. Dabei ging es den jüdischen Mystikern im Mittelalter eigentlich nur darum, Gott durch die Nachahmung des Schöpfungsaktes näher zu kommen, erläutert Co-Kuratorin Emily Bilski. It was not made for any purpose. It was a ritual that was entered into by mystics with the precise purpose of getting closer to the divine. And they would create a golem through combinations of Hebrew letters and certain ritual movements, just to create it and then to uncreate it. That's the origins of the story. Later on, we have stories about a golem who is created for a particular purpose, to serve as a helpmate, and often as a savior, someone to help rescue a Jewish community in danger. Die bekannteste Golem-Legende spielt im Prag des 16. Jahrhunderts. Der dortige Rabbi Judah Löw war ein bedeutender Philosoph und Kabbalist seiner Zeit. Der Golem, den er geschaffen haben soll, sollte die Gemeinde vor den antisemitischen Anwürfen der Christen beschützen. Das tat der Riese auch erfolgreich, doch am Ende lief er amok und brannte das Ghetto nieder. Eine andere Version berichtet, dass die Frau des Rabbis den Golem verbotenerweise zum Wasserholen einsetzte. Als sie zum Markt ging, überflutete der seelenlose Gehilfe Haus und Hof. Eine Geschichte, die Goethe vermutlich zu seinem Gedicht Der Zauberlehrling inspirierte. Rabbi Löw und sein Geschöpf boten die Vorlage zu zahllosen Romanen und Horrorfilmen, allen voran der grandiose Stummfilm von Paul Wegener, Der Golem und wie er in die Welt kam, von 1920. Bis heute prägt er das Bild des Golem als erdigen Riesen mit roboterhaften Bewegungen und markanter Prinz-Eisenherz-Frisur. In Wegeners Film wurden zum ersten Mal statt gemalter Hintergründe richtige Kulissen gebaut. Ein Highlight der Ausstellung sind die Original-Skizzenbücher von Hans Pelzig, in denen er für den Film eine Art expressionistische Traumstadt entwirft. Oder, wie Wegener es formulierte, eine architektonische Paraphrase zum Thema Golem. Kuratorin Bilski. How he imagined the city of Prague and the forms are incredible that he built. They're expressionistic. They're very organic. You feel almost like you're kind of inside parts of the human body. So they also very much relate thematically to the story. Dem Thema Verwandlung ist ein eigener Raum gewidmet. Hier geht es vor allem um das Golem-Motiv in der Kunst, als Metapher für kreatives Schaffen und Transformation von Materie. Kontrollverlust über das Monster und Doppelgänger sind weitere Motive der Ausstellung. Und schon ist man wieder mitten im Hier und Jetzt, bei Tanzrobotern und Big Data. Am Ende können die Besucher im Computerspiel Minecraft sogar ihre eigenen Golems kreieren. Die gelungene Ausstellung schließt mit dem Bühnenbild der britischen Theatergruppe 1927, die mit ihrer Golem-Inszenierung durch die ganze Welt reisten. Wir haben sozusagen eine Zukunftsvision geschaffen, dass wir alle irgendwann unseren eigenen Golem im Ohr mit uns herumtragen, der eben unseren Lebensentwurf bestimmt, unsere Kaufentscheidungen, unsere Gedanken und so weiter kontrolliert werden durch diesen Golem, der in unserem Ohr ist. Diesen Golem aber gibt es schon längst.